fokussiert auf den Auftrag. Und das ist meine Botschaft Nachmittag. Vormittag was anderes und jetzt fokussiert auf den Auftrag. Weil das hilft uns, einiges aushalten und durchzuhalten im Leben. Wenn man viele Dinge auf einmal machen will, schafft man nach. Danke für eure Tänzer, für Pantomime. Einfach schön zu sehen, wie Herr uns von unseren Lasten befreit und uns verbindet durch sein Kreuz. Aber jetzt komme ich zu meiner Predigt, fokussiert auf den Auftrag. Nicht auf einen, sondern auf den Auftrag. Die Betonung auf den. Nun schauen wir mal, jetzt irgendwo in der Provinz Judäa stand ein Kreuz. Schaut mal euch diese Karte an. Irgendwo ein riesen Imperium römisches Reich. Und steht da irgendwo in Provence ein Kreuz von Golgatha. Damals in dieser Zeit, wenn irgendjemand gesagt hätte, dass dieses Kreuz so eine Bedeutung hat, würde ausgelacht werden. Stimmt's? Wenn irgendjemand damals an Hofe des Cäsars, des Kaisers, gesagt hätte, dass dieser Kreuz so einen Einfluss nimmt auf Menschengeschichte, würde er verspottet. Unbedeutend. Und damals waren 12 Jünger bedeutungslose, namenslose für ein riesen, schaut mal, Imperium. Keiner nahm von den Notiz damals. Jahrtausende vergehen. Kein Mensch nennt ein Kind mit Namen Cäsar oder Nero. Hunde werden so genannt. Aber Johannes, Markus, Lukas werden immer noch genannt. Was bei Menschen von Bedeutung ist, hat bei Gott ganz andere Bedeutung. Wenn du für irgendjemand bedeutungslos bist, bist du vor Gott von Bedeutung. Wenn die ganze Welt belächelt damals, lasst euch das einfach, ab und zu denke ich, dachte, boah, kein Mensch, wenn er damals verfolgt, wer hat schon Johannes damals gekannt? Ja, ich bin auch Johannes, auch nicht, weil ich das wollte, ich wurde so benannt. Und ich freue mich, dieser Name ist gut, heißt das Jahwe beschenkt, Geschenk Gottes. So, also der Name ist gut, das heißt, egal welchen Namen du hast, Gott macht dein Leben bedeutungsvoll. Schaut auf das Kreuz, weil Jesus seinen Auftrag gelebt hat, hat einen riesen Einfluss genommen. Genauso wenn wir unseren Auftrag, das was Gott uns gegeben hat, leben, bekommt unser Leben eine riesen Bedeutung. Und der Feind weiß das genau. Er weiß doch ganz genau, wenn er dieser Frau Schaden zufügt, wie heißt du denn? Ja, du, Lena. Du verstehst mich, Lena? Sehr gut. Wenn dem Feind gelingt, diese Frau auszunocken, Schaden zuzufügen, wird er nicht nur ihr schaden, sondern Gesamtreich Gottes schaden, weil sie die Gabe nicht leben kann. Deshalb, der Feind ist doch raffiniert. Er setzt alles daran, damit wir nicht in unsere Bestimmung, in unseren Auftrag kommen, damit der Schaden groß wird. Wieso seufzt du? Ist es gut? Gefällt dir das nicht? Meine Aussagen? Also deshalb setzen wir alles daran, dass es anders wird. Wir schauen uns Ruinen an. Schaut mal. Ausgangssituation. Jeder Mensch hat seine Ausgangssituation. Damals auch Volk Israel. Ruinen. Eine Ruine, ein Haufen Steine zerstört. Das Königreich, Südreich von Juda wurde von Babylonien zerstört, 586 vor Christus. Sie wurden bei Babylon in Exil verschleppt. Ruinen. Nun, Gott vergisst seine Zusagen nicht. Irgendwann, Jahrzehnte später, kommt dann ein Kyros, ein Perserkönig, 539, übernimmt, stürzt das babylonische Reich, übernimmt und bekommt einen Impuls, die Juden zurückzuschicken. Was Menschen unmöglich ist, dann nimmt er einen Perser und er schickt ihn dahin und plötzlich schreibt Gott mit Perser seine Geschichte. Und jetzt passiert Folgendes. Für manchen ist es Ruinen. Für Nehemiah war das Baumaterial. Er brauchte kein Geschäft mehr, Bausteine lagen da, er konnte bauen. Für manchen ist ein Leben Ruinen. Für Gott ist es ein Baumaterial. Wisst ihr, als ich kleiner Junge war, meine Eltern damals, ich habe noch 10 Geschwister, meine Eltern haben alles dafür getan, damit ich Musikschule besuchen kann. Alles. Sie haben abgespart. Mit 11 Kindern, Papa war Alleinverdiener in Kasachstan, das Leben war sehr schwer. Er hat alles dafür getan, haben Akkordeon gekauft, alles gemacht, damit Johannes Musikschule besuchen kann. Ich besuchte Schule und habe alles dafür getan, damit ich nach einem Jahr rausfliege. Was würde ich heute dafür geben, um ein Musikinstrument spielen zu können? Und wie oft schaue ich mein Leben zurück und dachte, hättest du bloß damals anders gehandelt? Seid ihr da? Hättest du bloß damals das nicht getan? Ruinen. Aber ich sage, ich habe eine Antwort gefunden. Gott nimmt meine Ruinen und baut daraus einen Palast. Alles anscheinend zerstört, vernichtet, Haufen von Steinen, von Unbedeutung. Niemand kommt auf den Trichter, aber für Nehemiah und für den Herrn war das ein Baumaterial. Und genauso mein Leben, ich spiele zwar kein Instrument mehr, kann ich nichts mehr ändern, will ich auch nicht mehr, die Zeit ist zu knapp, ich will was anderes tun, mit 60 will ich nicht noch anfangen, mit zu beweisen, dass ich spielen kann, das überlasse ich den anderen. Probleme lösen mit Profis. Ich kann was anderes dafür. Aber wie oft denke ich, sitze ich und denke, hätte ich bloß damals, oder waren viele Momente in meinem Leben, wo ich gesagt habe, hätte ich bloß, was wäre dann? Aber Gott schreibt seine Geschichte weiter und so kommt ein neues Kapitel im Volk Israel, ein neues Kapitel. Schaut mal, der Herr schreibt und da kommt die Sonne auf. So in deinem Leben, Gott öffnet ein neues Kapitel. Schaut mal die Seite, ist unbeschrieben. Kennt ihr Tintenkiller? In der Schule gab es früher, weiß nicht, ob es sowas gibt überhaupt noch. Sowas gibt es noch, ne? Das heißt, du schreibst und Jesus kommt mit seinem Blut und schreibt alles Tintenkiller, alles weg. Keine Sünden mehr da, alles frei. Haben wir heute in Einleitung gehört. Einfach weg ist das. Ein neues Kapitel in deinem Leben, neues Kapitel. Er kommt nicht nach. Und ihr sollt dazu bekannt sein als Gemeinde. Und so ist in einer Susa-Stadt, 1700 Kilometer entfernt von Jerusalem, in Susa, beim Perser, Artaxerxes, dem Ersten, sitzt ein Mundschenk. Und er hört von der Not des Volkes. Und so beginnt Gott. Er ruft irgendjemand auf den Plan. Er hört von der Not dieses Volkes. Nehemiah 1, Vers 3. Die Juden dort in der Provinz leben in großer Not. Und die Stadt, die Mauer Jerusalem, liegen immer noch in Trümmern und die Tore sind verbrannt. Nehemias Reaktion darauf, er war Mundschenk, er war reich, wohlhabend, eine Riesenstellung, er war Mundschenk, das war nicht irgendjemand, der König vertraute ihm sein Leben an. Er war ein hoher Beamter bei ihm. Richtig betuchtes Leben. Er braucht gar nichts, Geld, alles da, Macht ist alles da, König trinkt es aus seinem Becher. Er ist total in vertrauten Situation mit dem König. Und als er hört, dass die Stadt zerstört ist, die Mauer zerstört sind, er denkt nicht mehr an sich. Und so ist Gott. Er sucht Menschen, die sich bewegen lassen. Es packt sein Herz. Er sagt, die Mauer müssen wieder aufgebaut werden. Und er kommt zum König mit trauriger Miene. Damals durfte er sowas nicht machen. Eigentlich, das war sein Todesurteil, wenn ich in Gegenwart von der König komme mit saurer Miene. Geht gar nicht, das darf man nicht machen. Aber er war so gepackt vor der Not, er hat alles vergessen. Und plötzlich erschrak er vor dem König. Und der König fragte ihn, was ist los? Nehemia sagt, wie könnte ich lachen? Wie könnte ich lachen? Schau mal meine Stadt, die Mauer. Und so ist Gott. Und er beurlaubt Nehemia, statt zu köpfen, gibt ihm 12 Jahre Urlaub. Und schickt ihn nach Jerusalem. Und wenn du dich von Gott bewegen lässt, wird Gott die Türen öffnen und Wege ebnen, damit du diese Wege gehen kannst. Und was Menschen nicht möglich ist, macht es möglich. Zwölf Jahre Urlaub. Nehemia war es, die Mauer aufzubauen. Jesus hatte Auftrag, Menschen zu erlösen. Er hat alles dafür gegeben, alles sein Leben. Nehemia hat den Auftrag, eine Mauer zu bauen. Es ist die Zeit für dich, auch genau hinzuhören, was ist dein Auftrag? So macht sich Nehemia los. Eigentlich müsste alles passen. Jetzt hat Gott dem Nehemia Gunst gegeben, dem König einen Befehl gegeben. Jetzt müsste alles noch glatt laufen, könnte man sagen. Müsste doch alles gut laufen. Ja, leider nicht. Wir lesen Nehemia 2, Vers 7, 17 und 18. Ich sehe das Elend. Er spricht zu Juden, ich sehe das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Spott der Leute preisgegeben sind. Da sagten sie, gut, machen wir uns das Werk, bauen wir. Und sie ermutigten sie gegenseitig, dieses Werk zu beginnen. Ihr habt auch gesagt, gut, ich habe jetzt geschaut, die Bilder, wie das eure Gebäude ausgesehen hat. Wie das jetzt aussieht, danke, Malazzi. Einfach zugepackt, ja, einfach Malazzi. Ich habe nicht gesagt, wir werden mal warten, wir werden nur mal geizen. Sagt, nein, wir packen an. Und das macht euch aus. Und es kommt auch im privaten Leben, packt zu und packt an. Gott kommt nie zu spät, leider ganz oft in der letzten Sekunde. Und das auszuhalten ist sehr schwer. Ich rede von Jerusalem. Jetzt komme ich zu euch und zu mir in meinem Leben. Damit ihr, denkst du jetzt, die Mauer, also wir packen an. Das habt ihr getan. Schaut mal, ihr seid super Handwerker. Ich habe eure Gebäude angeschaut. Ich verstehe von dem Bau. Ihr habt richtig gut gearbeitet. Nicht gefuscht, sondern richtig was gemacht. Das sagt, wir packen es an. Das macht ihr auch. Danke euch dafür. In Zukunft wird Gott euch noch mehr zutrauen, weil wer im Kleinen treu ist, wird über mehr gesetzt werden, sagt die Bibel. So einfach ist das. Wer im Kleinen treu ist, wird Gott was anderes schenken. Weil er treu ist, wird er auch mehr erreichen können. Und dann könnt ihr sagen, wer sich rühmt, rühme sich des Herrn. Leute fragen mich, Johannes, was ist das Geheimnis deines Erfolgs? Ich sage, meine Glatze. Ja, wieso das denn? Naja, ganz einfach, weil die Gnade Gottes fällt. Es gibt keinen Zufall, es gibt nur einen Zufall. Die Gnade Gottes fällt uns zu. Und ich muss Mut haben, mich zu knien und die Gnade zu heben, weil sie unten ist. Wir haben den Stolzen gesehen, er musste sich beugen. Er wollte nicht von alleine, bis er Ischias hatte. Da wurde er gebeugt, ne? In diesem Sketch habt ihr gesehen. Also so ist das Leben. Wenn man selber nicht biegen kann, wird man biegsam gemacht. So, also ihr macht das, ihr packt zu. So, schön und gut. Und dann kommt, was habe ich erzählt euch? Wo bin ich stehen geblieben? Bitte? Bitte? Die Gnade, genau, die Gnade. Ach, diese Gnade, genau. Wir haben 7 Kinder, habe ich euch erzählt. Und einer von unseren Söhnen, er war mein schlimmster Kritiker. So beginnt das auch bei Nehemia. Schaut mal, Reaktion auf das Umfeld. Nehemia dachte, jetzt packe ich an. Und jetzt kommt die erste Reaktion des Umfelds, Widerstand. Du freust dich darüber, jetzt marschiere ich los und da kommt Widerstand, ein Vorwurf. Nehemia, Kapitel 2, Vers 19. Das Gleiche war bei ihnen, ich komme gleich zu unserer Umsetzung. Als der Horoniter Sanballat, der Ammoniter Tobia, sein Beauftragter und der Araber Geschem davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten, da habt ihr euch ja einiges vorgenommen, gegen den König wollt ihr euch auflehnen. Du glaubst, jetzt kann ich was zupacken, jetzt kann ich machen und dankst du jetzt. Aber da kommt der Vorwurf. Menschen werfen dir was vor. Gerade du sollst das werden. Schau mal deine Vergangenheit an. Schau mal, woher kommst du. Du sollst, ihr wollt euch auflehnen. Als ich mich entschieden habe, meine Berufung zu leben und einer von meinen Söhnen, er war sehr kritisch zu mir. Er sagte, ach du Russe. Hat meine Predigten kritisiert. Mein Deutsch kritisiert. Jungs, ihr lacht, ne? Es ist immer besser zu wissen, wenn man nichts tut, aber das weiß man immer besser. Wisst ihr, wenn ich zu Hause auf dem Sofa sitze, was die Politiker besser tun sollten. Auf dem Sofa sitzen kann man immer besser. Aber ich habe das dann bei der Bundeskonferenz gesagt, es gibt keine Sofa-Salbung. Es gibt nur Salbung zum Arbeiten. Nicht auf dem Sofa zu sitzen. Habt ihr schon gewusst, dass die Kritisierten noch nie ein Denkmal errichtet worden sind? Dem Kritiker wurde noch nie ein Denkmal errichtet, aber die Kritisierten schon. Na, dieser Sohn, vor kurzem ruft mich an und sagt, Papa, ich will bei dir arbeiten. Ich sage, was bitte, du bei mir arbeiten? Du mit mir, mein Sohn, wie kommst du? Das wird doch nie funktionieren. Da sagt der Papa, ich habe Kirchengeschichte studiert und nachgelesen, dass die Zusammenarbeit zwischen Vätern und Söhnen am besten ist. Also aus dem Vorwurf wurde plötzlich was anderes. Traue Gott zu. Menschen werden kommen und werden Vorwürfe machen. Sag gerade du, wer bist du schon? Guck mal deine Familie, guck mal deine Verwandten, guck mal deine Eltern, guck mal dein Umfeld, guck mal dein Land an. Willst du, wer bist du schon? Ein Pastor schrieb mir eine E-Mail und sagt, Johannes, ich lade Apostel, Propheten, Evangelisten und sonst wichtige Leute zu Barbecue. Ich rufe ihn an und sage, du, Namen nenne ich nicht, ich bin nicht so wichtig, aber ich bin Sohn Gottes, reicht das aus? Und er am Telefon, seine Frau hört zu und sagt, Sohn Gottes? Und sie meinte, Jesus am Telefon? Sagt, das ist Johannes. Ach, der Johannes schon wieder. Also mal, Leute, ich bin nicht wichtig, aber ich bin ein Sohn Gottes. Reicht das aus? Und wenn das mit Vorwurf nicht reicht, dann kommt Spott. Dann lachen sie Leute über dich. Nehemia 3, Vers 33, 35. Sanballat wurde wütend. Er spottete über die Juden und sagte, wollen sie diesen verbrannten Steine aus dem Schutt wieder zum Leben erwecken? Schau dein Leben an. Es ist absolute Ruinensteine. Soll aus diesen Steinen was Vernünftiges werden? Tobias sagte, sie sollen nun bauen. Wenn ein Fuchs auf ihre Mauer springt, wird er sie wieder einreißen. Sollst du Ruinen, wenn ein Fuchs drauf springt, er wird zerstören. Nein, Gott ist mit dir. Er zerstört nichts. Und wenn Menschen spotten über dich und wenn der Spott nicht funktioniert, da kommen dann Drohungen. Drittes, das wird immer so sein. Diese fünf Methoden will ich dir gleich erklären. Da kommen Drohungen. Nehemia 4, Vers 1 und 2. Als ein Ballad und Tobia, der Araber, der Maniter, erfuhren, dass die wiederaufgebaute Mauer Jerusalems Fortschritte machte, verbündeten sie sich und bewaffneten sie gegen Jerusalem zu ziehen und dort Verwirrung zu stiften. Das heißt, wenn Menschen Feinde waren, plötzlich sie verbinden sich, um gegen dich, um an den Auftrag Gottes zu kommen, um dich aufzuhalten. Sie verbinden sich plötzlich, sie bekommen einen gemeinsamen Feind. Lass dich nicht irritieren, ob das in der Schule ist, im Kindergarten, in der Universität ist, auf der Arbeit ist, egal wo ihr seid. Und wenn der Spott nicht, Drohungen nicht reichen, wenn du auf Drohungen nicht reagierst und sagst, ich mache das schon. Ich habe 5 Schwestern und wenn sie in der Schule damals gehänselt worden sind, in der Schule als Baptisten, Gottesanbeter, sie haben mich gerufen. Ich habe mich stark für sie gemacht. Also Drohungen haben nichts gebracht. Ich war dann gejagt und gedroht. Also, aber wir haben einen großen Bruder. Sagt sie, mein Bruder kommt. Und ich sagte, mein Bruder, Jesus Christus, kommt. Er wird dafür Sorge tragen, damit ich meine Bestimmung leben kann. Dann kommt Entmutigung. Wenn Drohung nicht funktioniert, da bei Nehemia 4, Vers 6, und die Juden in ihrer Nähe wohnten, sagten uns vielleicht 10-mal, wohin ihr euch auch dreht, überall sind sie gegen uns. Kennt ihr sowas? Du machst und tust und da kommt Entmutigung. Egal in welche Richtung du drehst, alle sind gegen dich. Wieso? Weil du einen Auftrag hast, der im Himmel beschlossen ist. Und diesen Auftrag sollst du leben. Und das gefällt deinem Feind beim besten Willen nicht. Wisst ihr, Freunde, gute Gewohnheiten ist schlecht zu trainieren, schwer zu trainieren, aber leicht mit ihnen zu leben. Schlechte Gewohnheiten ist es leicht zu trainieren, aber schwer mit ihnen zu leben. Beispiel, gute Gewohnheit, nett zu sein, ist schwer zu trainieren. Wenn ich angucke, sage ich mir, ich habe schon angeschaut, ich muss ja eine gute Gewohnheit, ich muss einfach höflich sein. Stimmt's? Wie heißt du denn? David, hallo David. Also, diese Gewohnheit, aber zu David, ach, dieser David mag ich nicht, ist leicht zu trainieren. Seid ihr bei mir? Sehr leicht zu trainieren, aber schwer mit ihnen zu leben. Gute Gewohnheiten ist schwer zu trainieren, aber es ist leicht, mit ihnen zu leben. Deswegen, wir bleiben einfach da dran und lassen uns nicht entmutigen, wenn Menschen uns auch mit anderen Augen sehen. Gott sieht immer unser Herz. Er sieht leider immer unser Herz, schade. Lasst euch nicht entmutigen. Wenn die Welt gegen dich ist, Christus ist für dich. Christus ist für dich. Und dann kommt fünftens List. Wenn das alles nicht funktioniert hat, da kommt die List. Da wollen sie Nehemia 6, Vers 2. Dann schickten Sanballat und Geschem einen Boten mit der Einladung zu mir. Sie laden dich zur Party ein, zur Disco ein. In Kephrim in Anatal zu treffen. Sie führten allerdings Böses gegen mich im Schilde. Sie wollten ihn verführen. Wenn das nicht funktioniert, da kommt die Verführung, List. Die besten Angebote werden unterbreitet. Und jetzt mal schauen, ob du da reinfällst. Jeder hat sein Angebot in seinem Leben, wo er ist. Mir gefällt die Reaktion. Also schaut mal, diese fünf typischen Strategien. Vorwurf, Spott, Drohung, Entmutigung, List. Das wird euch lebenlang widerfahren, mehr oder weniger. Aber es ist für mich wichtig zu schauen, wie hat dieses Nehemia bewältigt mit seinen Freunden. Und das Gleiche, jedes Mal prüfe ich in meinem Leben, wenn ich gerufen werde, das wisst ihr, als ich gefragt worden bin, ob ich Präses werden würde in Deutschland. Und das ist, in Russisch heißt das, Nachalstvuyshchi Biskup. Okay, das, da fragte ich erstmal mich gleich sofort, wer bist du schon? Ein Junge aus Kasachstan. Dann lachten Menschen über mich und sagten, ach, ein Kasache. Hier in Deutschland, Kasache. Mit kasachischen Methoden will er leiten. Bei diesen Ohren zu groß, die Nase zu dick. Egal, die Leute finden immer was zu lachen. Und die anderen sagen dann, wenn du das machst, kriegst du ein Problem mit uns. Wir lassen das nicht zu. Und ich sage, ich lasse mir nicht zu, dass irgendjemand mein Leben bestimmt. Dafür bestimmt mein Schöpfer und ich alleine. Und dann kommen Drohungen, da kommen Entmutigungen, überall Anrufe. Sagen, lass das bitte, bist du arrogant? Und dann sage ich, bin ich arrogant? Nein, bin ich nicht. Ich will meine Bestimmung leben. Da kommen die Listen, da kommen Menschen, ach komm, wir wollen Freunde sein, sie wollen verführen. Und egal, wo du bist, immer das Gleiche. Wer bist du schon? Gott weiß, wer ich bin. Reaktion von Nehemia gefällt mir gut. Bitte. Er sagt Folgendes. Seine Antwort war folgende, Nehemia 6, Vers 3. Ich habe einen großen Auftrag zu bewältigen und kann nicht so herunterkommen. Warum sollte die Arbeit dadurch ins Stocken geraten, dass ich mich mit euch treffe? Ich habe einen großen Auftrag. Ich habe keine Zeit, die Zeit zu verschwenden. Ihr könnt diskutieren, ihr könnt spotten, ihr könnt drohen, ihr könnt List haben, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich habe aber einen großen Auftrag. Und so, wenn mein Zorn ab und zu kommt und ich sage dir, sei fokussiert auf deinen Auftrag, sei standhaftig. Meine Frau ist leider heute nicht da, schade, aber ich darf die andere, keine fremde Frau anfassen, deswegen erzähle ich einfach so. Wenn meine Frau so mich ab und zu gereizt hat zum Zorn, Männer kennen das auch, und ich wollte ihr drohen. Früher ist es mir gelungen. Letzte Woche im Auto fahren, meine Frau ist am Steuern und ich glaube immer noch, dass ich besser fahren kann als sie. Ein Mann neben sitzen ist auch so schwer und sie fährt und ich versuchte eine Navigation zu spielen, mal schnell, mal langsam. Und sie guckt mich an und sagt, jetzt fahre ich. Meine Gefühle gingen so hoch bei mir. Blutdruck ist bestimmt, weiß nicht gemessen, aber ist wohl, glaube ich, war ein bisschen höher. Und sagt, ich will mit dir nicht streiten. Aber ich will nicht, sagt sie, mit dir streiten. Mein Auftrag ist, dich gesund an Ort und Stelle zu bringen. Schade. So, ich bringe ihr was bei, sagt sie, ich habe einen Auftrag und mein Auftrag ist wichtiger jetzt, als mit dir zu streiten. Es ist einfach, über Nehemia zu reden, aber ganz einfach, nicht einfach im Auto mitzufahren, ne, Männer? Dann folgende Ergebnis seiner Fokussierung. Schaut mal, letztes Bild. Die Mauer wurde in 52 Tagen am 25. September fertiggestellt. Die Mauer wurde, weil er fokussiert war, in 52 Tagen erbaut. Jahre lag es einfach brach. Da musste ein Mensch kommen, der sich rufen lässt, der sagt, ich will es. Ein Mensch kommen und sagen, ich will es. Er packt an und sie bauen. Material ist sofort zuhauf da, Mitarbeiter sind zuhauf da. Also ich ermutige dich, ein Mitarbeiter zu werden im Reich des Herrn. Bei Nehemia war es die Mauer. Was ist dein Auftrag? Schau mal das Bild an. Dein Traum. Er hat mir seinen Traum erzählt. Das ist dein Traum. Gott ruft euch, lebendige Steine zu nehmen und seine Tempel zu bauen, seine Mauer zu bauen. Packt zu. Bei Nehemia war das die Mauer. Ich weiß nicht, wie dein Auftrag heißt. Bei Jesus Christus war das Erlösungswerk. Er hat alles dafür gegeben, um dass Menschen in den Himmel kommen. Alles dafür gegeben. Nehemia hatte nur einen Auftrag, die Mauer zu bauen. Nicht viel, aber einen Riesenauftrag. Was ist dein Auftrag? Wann hast du zum letzten Mal vom Herrn noch einmal gesagt, Gott, ich will meinen Auftrag leben. Dann kommt Vorwurf, Spott, Drohung, Entmutigung, List. Und dann kannst du sagen, mein Gehirn funktioniert nicht mehr, interessiert nicht. Gott kann dein Gehirn beleben. Wenn du sagst, ich kann keine Sprache lernen, faule Ausrede. Das Gehirn ist wie ein Muskel trainieren. Wisst ihr, Muskel, kennt ihr Muskel, hat mir heute gezeigt, David, Muskel. Muskeln. Wenn du nicht trainierst, der wird schlapp. Unsere Söhne waren alle Bodybuilder. Jeden Tag im Muckibude. Solche Rücken. Das Essen eingekauft. Die Mutter musste jedes Mal, ich konnte Händchen nicht mehr riechen zu Hause. Aber wenn sie zu Hause was machen sollten, zum Beispiel Staubsaugen, bekamen sie Muskelkater. Und so kommen wir ab und zu Christen vor. Sie trainieren und beten. Und wenn wir was zu tun müssen, dann kriegen sie Muskelkater. Unsere Aufgabe ist nicht, den Muskel zu zeigen, sondern zuzupacken. Was ist unser Auftrag? Und in der Fokussierung, was Gott uns schenkt, ist die Gnade und Erfolg. Merkt ihr das? Was ist dein Auftrag? Und wenn du dann festgemacht hast, lass dich davon nicht abbringen. Wisst ihr, warum ich Englisch lerne? Vor 3 Jahren zeigte, oder 5 Jahre ist es her, zeigt Gott mir einen Globus. und sagt mir, umarme mit mir die Erde. Und ich bin doch raffiniert, genauso wie ihr. Sag, ach Herr, mit anderen, nicht mit mir. Ich bin schon zu alt. Such jüngere Menschen. Johannes, umarme mit mir den Globus. Liebe den Menschen. Sag, ach Herr, ich kann kein Englisch. Dann lerne es. Aber du weißt, ich bin doch schon alt. Also ich könnte ein Buch mit Ausreden schreiben. Aber ich kann meinen Herrn mit meinen Ausreden nicht beeindrucken. Ersatz, vertraue mir. Ich suche Menschen, die sich bewegen lassen, die meine Leidenschaft ins Herz nehmen und gute Gewohnheiten üben, freundlich sind, liebevoll, Menschen das Reich Gottes hineinlieben. Und das könnte, woher weiß ich das? Weil Jesus keine besseren Menschen macht aus uns, sondern neue Menschen macht. Wir sind keine besseren Menschen, wir sind neue Kreatur, neue Schöpfung geworden. Und dimm das in deinem Herzen auf. Letztes Beispiel mit meiner lieben Frau. Sie hat eine Familie geboren, sie ist halbwaise. Und sie hat ein Problem gehabt, mit Buchstaben D und T zu verwechseln. Konnte nicht. Und zu Hause wurde sie als dumm bezeichnet. Meine intelligente Frau als dumm. Dann habe ich mit den Jahren meinen Job erkannt. Irgendwann, hier ist ein Kapitel im Schatten des Mannes, das war eine Ohrfeige für mich. Dann habe ich das gelesen, habe ich gesagt, ich werde alles dafür tun, damit sie Maximum erreichen kann in der Bestimmung ihres Lebens. Sie hat dieses Buch geschrieben, das zweite Buch ist schon fast fertig, schreibt 120 Seiten, wird nicht so dick sein, das geht um, wie finden Frauen ihre Berufung. Auf Konferenzen spricht sie. Drei Sprachen beherrscht sie, Englisch, Schrift, Text, alles, Deutsch, Russisch. Und da kam irgendjemand, irgendwann, und sagt, aus dir wird nichts, weil du dumm bist. Was ist für eine Sünde? Gott hat uns nicht zufällig geschaffen, sondern mit einer Absicht geschaffen, damit wir seine Werke, seinen Auftrag auf dieser Erde ausleben können. Und der Feind, ja, wir könnten Musiker schon kommen, hast du ein richtig gutes Gefühl, Mädchen. Du hast mich gut verstanden. Aber der Feind weiß doch ganz genau, wenn er dich ausschaltet, fügt er den Schaden zu dem Reich Gottes. Stell dir vor, wenn ich meine Frau nicht aufgebaut hätte, sie würde keine Bücher schreiben. Stellt euch das vor. Was wäre ein Schaden? Freunde, was wäre ein Schaden? Deine Komplexe beiseite schieben. Wisst ihr, was mir hilft? Ich sage, Komplexe, wartet erstmal. Wenn ich fertig bin, komme ich wieder. Begrüße euch. Aber erstmal wartet mal eine Stunde. Bis ich meinen Job erledigt habe. Ich habe zu wichtigen Auftrag heute, Menschen in neue Ebene zu führen. Ich kann mir es nicht leisten heute Nachmittag. Ich kann mir das einfach nicht leisten, von meinen Komplexen gesteuert zu werden. Ich kann mir das nicht leisten. Wieso? Der Auftrag ist zu groß. Habe ich euer Herzen bewegt? Ihr seid so passiv wie in Hannover. Ist bei eurem Herzen angekommen? Ich bitte euch, das macht ihr sowieso nicht für mich. Ich weiß, wenn es mir gelingt, wenigstens 10 Leute zu bewegen, dann habe ich einen Sieg für das Reich Gottes erlangt. Das ist mein Herz. Erfolg ist das, was folgt. Und wenn ich folge, dann ist das Erfolg. So einfach ist das. Leute, 42 Jahre meines Lebens habe ich mit meinem Schöpfer gehadert. Ich habe immer ihm vorgeschrieben, wie ich sein sollte. Mit 42 Jahren habe ich meine Hand ihm gereicht. Ich wurde mit 42 Jahren zum Pastor ordiniert. Und jetzt bin ich schon Präses. Gott kommt nie zu spät. Sag ja zu deinem Auftrag. Nimm ihn an, wie Nehemia, und sag, mein Herz ist bewegt, Karriere, Geld, ich bekomme das, aber das Wichtigste ist, dass ich meinen Job erledige, den, was Gott mir im Himmel bestimmt hat.